Allrat der Schnelligkeit. Heilig Gott, Augustus Nabla, ein so edler Göttersamen. Alle Macht der Sterblichkeit, heilig Gott, Augustus Nabla, alle Macht der Sterblichkeit. alle Macht der Sterblichkeit, alle Macht der Sterblichkeit.